Als er erwachte, umgab ihn kalte Morgendämmerung. Er lag auf dem Rücken und blickte in den Himmel. Die letzten Sterne verblassten. Der Säulenwald und die Tore waren verschwunden, die Sphinxen zerstört. Doch die Stimme der Ujulala klang noch in Atreus' Erinnerung nach, und zugleich erinnerte er sich wieder an alles, was er bisher erlebt hatte, und an den Zweck seiner großen Suche. Nun wusste er also endlich, was zu tun war. Nur ein Menschenkind aus der Welt jenseits der Grenzen Phantasiens konnte der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben. Er musste ein Menschenkind finden und zu ihr bringen. Mit einem Ruck richtete er sich auf und rannte zurück zur Höhle der beiden Gnome. »Ach«, dachte Bastian, »wie gern würde ich ihr helfen, ihr und auch Atreo. Ich würde mir einen besonders schönen Namen ausdenken, wenn ich nur wüsste, wie ich zu Atreo kommen kann. Ich würde sofort gehen. Was er für Augen machen würde, wenn ich plötzlich da wäre. Aber es geht ja eben leider nicht, oder?« Und dann sagte er leise, »Wenn es irgendeinen Weg gibt, zu euch zu kommen, dann sagt's mir. Ich komme ganz bestimmt, Atreo. Du wirst schon sehen.« In herrlichen Schlangenbewegungen fuhr der weiße Glücksdrache Fuchur durch die Luft und landete direkt vor Atreo, der sich atemlos Engivuks Observatorium näherte. »Atreo, mein Freund und mein Herr, wie gut, dass du endlich zurückgekehrt bist. Wir hatten schon fast die Hoffnung aufgegeben, das heißt die zwei Siedler, ich nicht.« »Ich bin auch froh, dich wiederzusehen, aber was ist denn geschehen in dieser Nacht?« »Eine Nacht, 7 Tage und 7 Nächte waren es. Schau her, alle meine Wunden sind fast verheilt.« »Wie ist das möglich? Ich bin durch die 3 magischen Tore gegangen, ich habe mit der Ujulala geredet, dann bin ich in Schlaf gefallen, aber so lange kann ich unmöglich geschlafen haben.« »Raum und Zeit«, sagte Engivuk, der mit Urgel leise näher getreten war, »müssen da drin etwas anderes sein als hier. Trotzdem, so lang wie du ist noch keiner vor dir im Orakel geblieben. Was ist geschehen? Red schon endlich! Der Felsenbogen und die Sphinxen waren plötzlich eingestürzt, aber keiner von uns hat etwas gehört oder gesehen. Bin sogar hingegangen und habe die Trümmer untersucht. Und weißt du, was sich rausgestellt hat? Die Bruchstellen sind uralt und mit grauem Moos bewachsen, so als ob sie schon seit 100 Jahren so dalägen wie jetzt, als ob es überhaupt nie dieses große Rätseltor gegeben hätte.« »Und doch war es da«, sagte Atreo leise, »denn ich bin durchgegangen und auch durch das Zauberspiegeltor und zuletzt durch das Ohne-Schlüsseltor.« Und nun berichtete Atreo alles, was ihm widerfahren war. Er erinnerte sich ohne Mühe an jede Einzelheit.